spaziere durch die Stadt, seh mich an in vielen kleinen Dingen satt. Sie ziehen vorbei, zufällig wie bestellt. Und wenn ich nachts nicht schlafen kann, ruf ich dich zu Hause an. Erzähl mir von dem Tag, ich weiß, wie sehr du das magst. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, nicht mehr vor und nicht zurück, denk ich an den Sonnenaufgang heute und verspür. Das Foto auf dem Tisch wirft mich und meine Gedanken kurz zurück. Im Schein von Kerzenlicht ruft es mich zu sich. Viele Wege, die man geht, bergen etwas in sich, das man nie versteht. Darunter Wunderbares, mehr als je erträumt. Und wenn ich nachts nicht schlafen kann, ruf ich dich zu Hause an. Erzähl mir von deinem Tag, ich weiß, wie sehr du das magst. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, nicht mehr vor und nicht zurück, denk ich an den Sonnenaufgang heute und verspür. Ich an den Sinn.